Deutschlandfunk, Medias Res. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist ein sehr langes, sehr deutsches Wort. In den vergangenen Monaten hat das Gesetz, trotz seines eher unverständlichen Namens, viel Aufmerksamkeit bekommen. Es geht darum, Facebook und Co. dazu zu zwingen, strafbare Inhalte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu löschen. Was in den vergangenen Wochen auch sehr heftig und von vielen Seiten diskutiert wurde. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz könnte noch diese Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Auch wenn es noch einige andere Ideen gibt, Facebook, Google und Co. zu regulieren. Welche das sind, hat Christoph Sterz zusammengefasst. Intermediäre, das ist Medienfachlatein für die Vermittler zwischen Medienangeboten und Mediennutzern. Also Suchmaschinen wie Google oder Netzwerke wie Facebook und Twitter. Und für die gibt es eine ganze Menge an medienpolitischen Ideen. Einer, der so einen Regulierungsvorschlag hat, ist der grüne EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht. Er hat für das EU-Parlament schon bei den Regeln für die Nutzung personenbezogener Daten mitverhandelt und hält es gerade beim Umgang mit Facebook für nötig, Grundlegendes zu verändern. Vor allem, was den Facebook-Algorithmus angeht, also die Regeln, welche Beiträge den Nutzern angezeigt werden. Die Frage, wie zugänglich ist Facebook für andere Inhalte, wie wettbewerbsfähig können andere Inhalte überhaupt noch auf dieser Plattform sein, ist eine relevante, und da muss das Wettbewerbsrecht und da müssen vielleicht auch neue Regeln her, wie zum Beispiel die Frage, müssen nicht bestimmte Inhalte, zum Beispiel Nachrichteninhalte, auch unabhängig und neutral über diese sozialen Netzwerke mitverbreitet werden, ohne dass sie Teil sozusagen des Werbealgorithmus werden. Eine Art Quote für unabhängige Nachrichten. Könnte das sein. Im Fachjargon eine Must-be-found-Regel. Die hat aber nicht nur Befürworter. Harald Petzold, der medienpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, findet die Idee nicht überzeugend. Wer glaube, so etwas bringe Verschwörungstheoretiker oder ausländerfeindliche Hetzer zur Vernunft, der zeige, Zitat, ein naives Verständnis gegenüber solchen abstrusen und gefährlichen Weltbildern. An erster Stelle sollten aber Lösungen auf freiwilliger Basis stehen, meint der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Dörrmann. Das heißt, dass es für mehrere Anbieter gilt. Das setzt voraus, dass die relevanten Anbieter sich mal zusammensetzen und selber vielleicht auch mal den Anspruch formulieren, ja, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir wissen, dass auf unseren Wegen, Ausspielungswegen, Dinge stattfinden, die von einer großen Meinungsrelevanz sind. Wir wissen auch, dass da Dinge passieren, die wir eigentlich nicht wollen. Und wir wollen Standards gemeinsam verabreden, an die wir uns halten. Die klar geregelte Selbstkontrolle halten auch andere Medienpolitiker für einen guten Weg. Diese Kontrolle könnten unabhängige Gremien übernehmen, wie heute schon beim Jugendmedienschutz, heißt es etwa vom medienpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Marco Wanderwitz. Für den Jugendmedienschutz im privaten Rundfunk ist in Deutschland eine Kommission zuständig, die den Landesmedienanstalten zugeordnet ist. Diese könnten nach Vorstellung verschiedener Parteien also in Zukunft auch im Umgang mit den Intermediären eine wichtige Rolle spielen. Und zumindest Anja Zimmer von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hätte da auch direkt ein paar Fragen an Facebook und Google. Wie funktioniert der Algorithmus? Nach welchen Kriterien funktioniert er? Welche Kriterien werden von Menschen eingegeben, damit der Algorithmus dieses oder jenes Ergebnis findet? Das sind Fragen, mit denen sich Medienanstalten auch in der klassischen Regulierung schon sehr lange beschäftigen. Und ich meine, dass man uns hier ermächtigen sollte, dass wir uns das genauer anschauen. Noch aber ist vieles ungeregelt. Denn auch wenn viele Menschen schon seit Jahren in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und googeln, was das Zeug hält, die gültigen Regeln erinnern an vordigitale Zeiten und müssten dringend geändert werden, wie Anja Zimmer meint. Ich glaube, dass wir jetzt jemand brauchen, und das könnte Deutschland sein, der mal überlegt, wie kann Regulierung aussehen. Das müssen wir dann natürlich nach Europa tragen. Aber wir brauchen erstmal konkrete Vorschläge. Wir müssen was tun, um auch den Prozess zu starten. Sonst schauen wir einfach zu, wie große Unternehmen Meinungsvielfalt beeinflussen, ohne dass irgendjemand draufschauen kann. Im Prinzip sind wir dann in der Situation, dass Google und Facebook am Ende die Aufgabe der staatlichen Regulierung übernehmen. Glaubt Anja Zimmer von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Über die Ideen zur Regulierung von Facebook und Co., auch abseits des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, berichtete Christoph Sterz.